Vorwort zur deutschen Ausgabe. Muss ich die 7 Wege gelesen haben, um den 8. Weg zu verstehen, werde ich oft gefragt. Nein, müssen Sie nicht. In seinem neuesten Werk entwickelt Stephen R. Covey grundlegende und anschauliche Lösungen für die Herausforderungen unserer modernen Wissensgesellschaft. Es geht nicht mehr nur um Effektivität, sondern um Leadership, um persönliche und berufliche Sinnhaftigkeit, gerade in verantwortlichen Positionen. Und um den Grundsatz, nur wer sich selbst führen kann, kann andere führen. Gerade diese authentische und ganzheitliche Führung bedeutet für viele der Unternehmen und Führungskräfte eine fundamentale Herausforderung und ist Voraussetzung für dauerhaften Erfolg. Denn sie bietet die Chance für Quantensprünge. Wir sehen täglich, dass Innovationen bei Führungsmodellen vielen Unternehmen weit mehr Gewinn bringen können als Innovationen bei Produkten oder Prozessen. Covey liefert dazu in diesem Buch viele wertvolle Anstöße. Kann ich es mir schenken, die 7 Wege zu lesen, wenn ich den 8. Weg gelesen habe? Auch diese Frage höre ich oft. Nein, sollten Sie nicht. Die Prinzipien der 7 Wege sind zwar in dem hier vorliegenden Buch noch einmal zusammenfassend dargestellt, trotzdem empfehle ich, tiefer in den grundlegenden Klassiker von Stephen R. Covey zu sehen. Überall auf der Welt profitieren Menschen davon, ihre persönliche Ausrichtung zu überdenken und Verantwortung für ihre Prioritäten und ihre Beziehungen zu anderen zu übernehmen. Veränderungen in Organisationen beginnen mit Veränderungen von Einzelnen. Viel Erfolg auf Ihrem Weg zu wahrer Größe. Alexandra Altmann, Geschäftsführerin Franklin Covey Leadership Institute GmbH, Deutschland, Schweiz, Österreich. Für jene bescheidenen, mutigen, großen unter uns, die beispielhaft vorleben, dass Führung eine Frage der Wahl ist, nicht der Position.